Der Druck auf die Leipziger Unionsabgeordnete Bettina Kuttler wächst, denn gestern Abend hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ebenfalls in der CDU und ebenfalls Mitglied im Landesverband Sachsen, sie unmissverständlich zu einer Entschuldigung aufgefordert. Das ist nicht zu akzeptieren, das war auch Gegenstand der Fraktionssitzung und ich bitte die Abgeordnete Kuttler darum, sich schnellstmöglich zu entschuldigen, dann kann es vielleicht aus der Welt geschafft werden. Nun muss sich die Abgeordnete zu dieser Forderung verhalten. Wenn sie eine Entschuldigung ablehnt, kann dies als zusätzlicher Affront gegen Partei- und Fraktionsspitze verstanden werden. Die zwei umstrittenen Tweets hat Bettina Kuttler mittlerweile gelöscht. Darüber hinaus hat sie noch gar nicht auf die Aufforderung de Maizières reagiert. Es gibt keine Erklärung, keine Entschuldigung, die veröffentlicht wurde. Auf eine Anfrage des Deutschlandradios teilte ihr Wahlkreisbüro mit, dass nicht bekannt sei, ob und wann dies erfolgen könnte. Die Fraktionsspitze belässt es bei Ermahnungen und setzt vorerst auf Dialog. Doch der Zeitpunkt für den Gesprächstermin beim parlamentarischen Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer bleibt geheim. Man wolle dies in Ruhe und nicht unter Dauerbeobachtung der Medien führen können, heißt es aus der Fraktion. Welche Auswirkungen diese Debatte auf ihre politische Zukunft haben wird, ist noch ungewiss. Denn auch in ihrer politischen Heimat im Kreisverband Leipzig ist das Rätselraten über ihre Beweggründe groß. Der Vorsitzende Robert Klemen. Ja, ich beobachte seit ungefähr einem Jahr einen Entfremdungsprozess zwischen der Leipziger CDU und Bettina Kuttler dahingehend, dass bestimmte Positionen, die sie vertritt und die sie auch in der Öffentlichkeit geäußert hat, auf ein doch ziemlich großes Unverständnis getroffen sind. Die Forderung von de Maizière nach einer Entschuldigung unterstützt der Kreisverbandsvorsitzende Klemen. Ich glaube, es könnte ein Weg sein, diese Geschichte zumindest ein Stück weit aus der Welt zu schaffen und sich darüber zu verständigen, wie es dann mit Bettina Kuttler und der CDU insgesamt weitergehen soll. Ein Fraktionsausschluss würde, so Klemen, nur den Eindruck befördern, dass Kritiker, auch wenn sie sich unglücklich ausdrückten, mundtot gemacht werden sollen. In der sächsischen CDU wird auch über einen möglichen Übertritt von Kuttler zur AfD spekuliert. Bisher hatte Kuttler das immer abgestritten und betont, mit Leib und Seele CDU-Mitglied zu sein. Die Vizeparteichefin der AfD, Beatrix von Storch, äußerte sich positiv. Jeder könne sich mal im Ton vergreifen, konservative Abgeordnete seien jederzeit willkommen. Am 22. Oktober wird im CDU-Kreisverband von Bettina Kuttler über die Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017 abgestimmt. Mittlerweile gibt es für ihren Wahlkreis zwei Gegenkandidaten. Denn schon länger gibt es Kritik, unter anderem an ihrer Kommunikation.